Teil 2. Du hörst nun einen Text. Du hörst den Text einmal. Dazu löse 5 Aufgaben. Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Deine Schulklasse besucht das Klangmuseum in Wien. Vor der Führung werdet ihr darüber informiert, was euch im Museum erwartet. Willkommen im Haus der Musik. Mein Name ist Marco Hofbauer und ich freue mich, euch und eure Lehrer bei uns zu begrüßen, im interaktiven Klangmuseum im Herzen von Wien. Zu Beginn ein paar einleitende Worte von mir, was euch während der Führung im Haus der Musik erwartet. Dass das Haus der Musik kein Museum im herkömmlichen Sinn ist, das habt ihr sicher schon im Innenhof bemerkt. Auf ganzen 5 Etagen und einer Gesamtfläche von 5000 Quadratmetern werden hier Klänge hör- und spürbar. Mit anderen Worten, hier wird Musik erlebt. Wir sind hier in einem historischen Palais. Das Schloss ist selbst Teil der Wiener Musikgeschichte. Hier wohnte einst Otto Nicolai, der 1842 die Wiener Philharmoniker gründete. Wie wichtig die Wiener Philharmoniker für Wien sind, ist euch sicherlich allen bekannt. Aus diesem Grund ist dem Wiener Traditionsorchester hier auch ein eigenes Museum gewidmet. In der ersten Etage erfahrt ihr zunächst einmal Spannendes über das weltberühmte Neujahrsorchester. Es erwartet euch auch ein Walzer-Würfelspiel, bei dem ihr die Kunst des Komponierens kennenlernt und sogar selbst ein Stück im Dreivierteltakt schreiben könnt. Weiter oben im 2. Stock geht es in die geheimnisvolle Welt der Klangphänomene, zur Sonosphäre. In der Sonosphäre habt ihr die Möglichkeit, am Computer mit Musik zu experimentieren oder auch Klänge, Töne und Geräusche selbst zu produzieren und ein Orchester zu dirigieren. Danach vielleicht auch an riesengroßen Musikinstrumenten auszuprobieren. Und was wäre das Wiener Haus der Musik ohne seine großen Meister? Mozart, Beethoven und die großen Komponisten vergangener Jahrhunderte trefft ihr dann weiter oben im 3. Stock. Dort werdet ihr entdecken, dass auch Geschichte interessant sein kann. Bei uns macht ihr nämlich eine musikalische Zeitreise. Eine Entdeckungsreise durch die Jahrhunderte der Wiener Musiktradition. Während der Aktivitäten im 4. Stock wird es nötig sein, euch in 2 Gruppen zu teilen, da ihr ja eine recht große Klasse seid. Hier erwarten euch interaktive Highlights. Eines ist die Virtu-Stage. Was das ist? Ein Zoo-Konzert, speziell für junge Leute geschaffen. Ich will aber nicht mehr dazu sagen, lasst euch einfach überraschen. Die Schüler in der 2. Gruppe können zu Regisseuren ihrer eigenen Oper werden und Musik, Gesang und Bilder zu ihrem ganz persönlichen Kunstwerk verbinden. Wenn ihr also nach der Führung Lust auf mehr Musik bekommen habt, holt euch am Ende das Programmheft mit den Veranstaltungen, Konzerten und Events, die das Haus der Musik regelmäßig veranstaltet. Ich wünsche euch eine spannende musikalische Entdeckungsreise im Haus der Musik.